Keine einzige Musikgeschichte erwähnt auch nur einen der beiden Namen. Die Handlung umfasst nur einen Aufzug, aber der hat's in sich. Voilà. Personen: Omar, Bey von Tunis, Bass. Hama, eine der Damen des Serais, Sopran. Paolo, ein Maler, Tenor. Stimme des Muezzin, Bariton. Abdul, Stummer des Serais, Stumm. Ort der Handlung: der Sommersitz Omas. Mit orientalischen Rauschmitteln wie Haschisch oder Opium das erste Mal bewusst in Kontakt gekommen ist die abendländische Kunstwelt Ende des 18. Jahrhunderts. Zwar hatte etwa der Hanf auch in Europa bereits eine lange Tradition und das nicht nur als Textilrohstoff oder in der Naturmedizin. Allerdings galt er als Genussmittel hierzulande bis dahin lediglich als ein billiges Kraut für die grob geschnitzten Pfeifen und Glimmstängel des einfachen Landvolks. Die Oberschicht und ihre Schöngeister inhalierten Tetrahydrocannabinol erst, als es im Schwange der Morgenlandmode zur Zeit des Rokoko seinen Ogout verlor und en vogue wurde. Plötzlich komponierte man à la Turca, schlürfte Mokka und rauchte in kräftigen Zügen Orient-Tabak. Was nichts anderes gewesen ist als eine, wenn auch schwache, Mischung aus Tabak und Marihuana. Und so qualmte unter den Allonge-Perücken so mancher Joint. Und auch die Arznei- und die Nachttischschränkchen füllten sich schnell mit allerlei neuartigen Wundermitteln für die Gesundheit und fürs anderweitige Wohlbefinden. Neben der Opiumtinktur Laudanum, die schon seit Paracelsus in keiner gut sortierten Apotheke fehlen durfte, standen nun noch weitere Schlafmohn- und Cannabispräparate in den Regalen der Drogisten. Und unter dem Ladentisch gab es als vielversprechendes Potenzmittel die Damazenerpillen. Eben davon berichtet ein anderer Komponist exotischer Geschichten aus dem Serai in einem Brief an seine Base Maria Anna Thekla, wohnhaft in Augsburg. Und er tut das in gewohnter Offenheit. So will ich sie dann betrachten von vorn und hint, will sie überall herumführen, auch wenn's notwendig ist, klistieren. Also kommen sie gewiss, sonst ist ein Schiss. Ich werde alsdann in eigener hoher Person ihnen komplimentieren, ihnen den Arsch pitschieren, ihnen damazinieren. Ein Aphrodisiakum, wie gesagt, das neben Hanfpulver auch den Wirkstoff der spanischen Fliege, das Cantharidin, enthielt. Paolo soll für den Bey von Tunis ein Bild malen, vermisst im vorgeschlagenen Motiv aber die Schönheit eines weiblichen Gesichts. Also bittet er seinen Auftraggeber um ein Modell. Oma meint, Paolo wolle doch nur das eine. Aber der Maler schwört, es gehe ihm einzig und allein nur um die hehre Kunst. Haschisch, Opium und auch Kokain waren im 19. Jahrhundert dann wohlfeile Medikamente und gesellschaftlich noch weitgehend unverdächtige Stimmungsaufheller. Selbst die ach so prüde englische Königin Victoria, ebenso wie Papst Leo XIII., genehmigten sich vorm Zubettgehen gern ein Gläschen von Marianis Coca Wine oder zwei. Selbst Kleinkinder stillte man bedenkenlos mit Opiumtröpfchen. Und Haschisch war, so suggerierte es jedenfalls die Arzneimittelreklame, nahezu für jedes Zipperlein die passende Kur. Indische Zigaretten mit Cannabis Indica von Grimaud und Company, Apotheker in Paris. Durch Einatmen des Rauches verschwinden Asthmaanfälle, Krampfhusten, Heiserkeit und Schlaflosigkeit. Das idealste Mittel gegen Hühneraugen, Hornhaut und Warzen ist und bleibt Carrers Haschisch, erhältlich in Apotheken und Drogerien. Thank you. Während jede Spekulation über einen direkten Einfluss von Rauschdrogen auf die Musik Mozarts und seiner Zeitgenossen kaum hinreichend begründet werden kann, schon allein die Arbeitsbedingungen und das streng reglementierte Metier der höfischen Musiker dürften kaum Raum und Zeit gelassen haben für ausgedehntere Drogenexzesse, geschweige denn für deren adäquate künstlerische Umsetzung. Während für die Klassiker also keine derartigen Verdachtsmomente vorliegen, häufen sich diese dann im Laufe des 19. Jahrhunderts mehr und mehr. Und das gesellschaftliche Ambiente der Romantiker barg ja auch tatsächlich ganz andere Freiräume für seine Genies und ihre Eskapaden. Dazu kam, dass sich der Künstler in der bürgerlichen Welt ja gerade dadurch legitimierte und legitimieren durfte und sollte, dass er vorgeblich oder tatsächlich quasi stellvertretend in existenzielle Grenzbereiche vorstieß, um seine dort gemachten Erfahrungen dann als Kunstwerk einem staunenden Publikum zur Begutachtung vorzulegen. Wie in allen Lebensbereichen, so eröffneten sich im Gefolge der industriellen Revolution dem Individuum auch im Umgang mit Rauschmitteln bis dahin ungeahnte Freiheiten. Andererseits lauerten auf den Künstler in seiner modernen Position als Privatier nun als Kehrseite der Medaille in ihrer Tragweite noch kaum abzuschätzende Gefahren. Außerdem definierte die als neue soziale Gattung entstandene Bohème ihre Außenseiterrolle auch über die Wahl ihrer ureigenen, von denen normalbürgerlicher Langweiler verschiedenen Rauschmittel. Daran hat sich bis in heutige Subkulturen hinein im Prinzip nichts geändert. Doch hören wir lieber zunächst einmal einen berufenen Zeitzeugen. Nachdem jeder seine Portion verzehrt hatte, wurde noch Kaffee gereicht auf arabische Weise. In den Salon, rief einer der Gäste. Hört ihr nicht den himmlischen Chor? Es war die Arie der Agathe aus dem Freischütz. Nebenbei bemerkt, wenn Ernst Jünger zusammen mit dem Schweizer Chemiker Albert Hofmann in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts dessen Erfindung, das LSD, ausprobierte, dann spielte das Grammophon dazu Mozarts Konzert für Flöte und Harfe. Während Aldous Huxley sich bei seinen in die Literaturgeschichte eingegangenen Mescalin-Trips lieber von Gesualdo-Madrigalen durch die Pforten der Wahrnehmung geleiten ließ. Thank you. Bald schien die Melodie aus mir selbst zu kommen. Meine Finger flatterten über ein imaginäres Klavier. Ein homerisches Gelächter hob an. Ausrufe wie »Mein Gott, bin ich glücklich! Welch ein Segen! Ich stürze in die Tiefen der Lust!« kreuzten und vermischten sich und wurden aufgesogen. So ging es fort und fort, bis sich eines der Clubmitglieder, das nicht an der wollüstigen Vergiftung teilgenommen hatte, um diejenigen von uns, welche sich beflügelt glaubten, vom Sprung aus dem Fenster zu bewahren, erhob. »Ich glaube, jetzt muss ich die bösen Geister austreiben. Das Klavichord Eras soll dabei Davids Harfe ersetzen.« Und er setzte sich auf den Stuhl und spielte beschwingte und fröhliche Melodien. Der Bann war gebrochen. Der Zeiger wies auf 11. »Die Kutsche wartet unten«, sagte der Diener. Der Traum war zu Ende. So schilderte Théophile Gautier, reichlich enthusiasmiert, in einem folgenschweren Zeitungsartikel aus dem Jahr 1846, einen geselligen Abend im Pariser Hotel Pimondin, wo sich regelmäßig ein Club des Achichiens zusammenfand, dem so illustre Personen der schreibenden Zunft angehörten wie Victor Hugo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, Eugène Sue, Charles Baudelaire und Alexandre Dumas der Ältere. Dabei wurde das Haschisch nicht geraucht, sondern als Davamesh, als süßes Konfekt gereicht. Wenngleich aus heutiger Sicht die meisten Schilderungen der Clubmitglieder grotesk übertrieben anmuten, das Interesse der Öffentlichkeit und insbesondere das der Künstlerkollegen ist durch die skandalträchtige Publicity nachhaltig geweckt worden. Während die genannten Literaten ihre Erlebnisse, mal belletristisch, mal journalistisch, mal autobiografisch, mal missionarisch, jedem, der es hören mochte, kundtaten, nicht nur in Frankreich, auch in England, etwa die romantischen Exzentriker um Byron und Shelley, aber auch Samuel Coleridge und später Arthur Conan Doyle, der Schöpfer des Sherlock Holmes, inspiriert dort nicht zuletzt von den 1822 erschienenen schriftlichen Bekenntnissen des Opiumessers Thomas de Quincey. Im Gegensatz zu den offensichtlich skrupelloseren Schriftstellern also hielten sich die Musiker mit öffentlichen Statements doch sehr zurück. So dass wir hier oftmals nur auf Mutmaßungen und mehr oder weniger stichhaltige Indizienbeweise angewiesen sind. Immer wieder genannt, im Umkreis des legendenumwobenen Hotel Pimondin, wird allerdings ein Name, Hector Berlioz. Und seine Musik widerspricht in ihrem Duktus und ihrer Programmatik den nahegelegten Vermutungen nicht. Paolo schwört, er wolle des Todes sein, würde ihm bei der Gelegenheit auch nur ein einzelnes, unzüchtiges Gedenkelchen kommen. Voller Vertrauen in seine Sittenstrenge überlässt Oma ihm daraufhin Hammer. Vor allem durch die Pariser Weltausstellungen mit ihren diversen Probierstübchen, in denen man alle möglichen Genussmittel und Spezereien ferner Länder kredenzte, wurde das Exotische im 19. Jahrhundert erneut zur bevorzugten Inspirationsquelle auch des musikalischen Schaffens. Ob Camille Saint-Saëns nun tatsächlich auch selbst einmal daran genippt hat? Wir wissen es nicht. Die erwähnten literarischen Manifeste aber, die dürfte er sicherlich gekannt haben. Und so näherte er sich im Jahr 1870 seinem Sujet im sechsten Satz der persischen Melodien, Opus 26, nach Gedichten von Armand Renaud, denn auch äußerst einfühlsam, nach bestem Wissen und Gewissen. Tournoiement, Delirium, Songe d'Opium, der Opiumtraum. Nulle part je séjourne sur la pointe du gros orteil. Je tourne, je tourne, je tourne à la feuille morte pareil. Comme à l'instant où l'on trépasse la terre, l'océan, l'espace, devant mes yeux troublés tout passe. Je tente une même lueur. Et ce mouvement circulaire, toujours, toujours je l'accélère, sans plaisir comme sans colère, frissonnant malgré ma sueur. Dans les antres où l'eau s'enfourne, sur les inaccessibles rocs, je tourne, je tourne, je tourne, sans le moindre souci des chocs. Dans les forêts, sur les rivages, à travers les bêtes sauvages, et leurs émules en ravage, les soldats qui vont s'approprier. Au milieu des marchés d'esclaves, au bord des volcans pleins de lave, chez les Mongols et chez les Slaves, de tourner je ne cesse point. Soumis aux lois que rien n'ajoute, aux lois que suit l'astre en son vol, je tourne, je tourne, je tourne, mes pieds ne touchent plus le sol. Je monte au firmament nocturne, devant la lune taciturne, devant Jupiter et Saturne, je passe avec un sifflement. Et je franchis le Capricorne, et je m'abîme au gouffre morne. La nuit complète et sans borne, où je tourne éternel amour. Ich drehe Pirouetten auf meinen Zehenspitzen. Ich drehe mich, drehe mich, drehe mich wie ein verwelktes Blatt. Ich entschwebe hinauf zum Sternenhimmel, vorbei am schweigenden Mond, an Jupiter vorbei und am Saturn, schwirrend auf meiner Bahn. Ich schieße durch das Sternbild der Steinbox und tauche in den schaurigen Abgrund absoluter, grenzenloser Nacht, mich weiter und weiter drehend bis in alle Ewigkeit. Und auch Claude Debussy vertonte kurze Zeit später die lyrischen Werke diverser einschlägiger Poeten aus dem Dunstkreis der Achichiens. Darunter Verse von Charles Baudelaire und Paul Verlaine. Beide gingen als tragische Archetypen von Drogenabhängigkeit und Siechtum in die Literaturgeschichte ein. Und auch durch die Gedichte des besagten Théophile Gautier ließ Debussy sich zur musikalischen Bearbeitung anregen. Jener ist es übrigens gewesen, der den epochemachenden Begriff L'art pour l'art prägte und damit ein ästhetisches Credo formulierte, welches ja nicht zuletzt der Musik als der in diesem Sinne reinsten der Künste ein neues Selbstbewusstsein zusprach. Die gebräuchlichste Art dieser Konfitüren, das Davamesh, ist eine Mischung aus Cannabisextrakt, Zucker und verschiedenen aromatischen Kräutern wie Vanille, Zimt, Pistazie und Muskat. Mitunter setzt man selbst ein wenig Cantharidin zu einem Behufe zu, der nichts gemein mit den üblichen Wirkungen des Haschisch hat. Charles Baudelaire. 1872 entstanden Debussys Ariette oubliée und darin findet sich ein Lied über Verlaines C'est l'extase langoureuse. Es ist die Ermattung in Ekstase. Es ist die Erschöpfung nach der Liebe. Es ist das Rascheln des Waldes in der Umarmung einer leichten Brise. Paolo und Hama verlieben sich nichtsdestotrotz, wie könnte es auf einer Opernbühne auch anders sein, in Windeseile. Weil vom Küssen sterben wir müssen, heißt die entsprechende Librettostelle. Woraufhin beide in einem Pavillon verschwinden, begleitet von einem Glockenspiel. Zur Zeit des Fin de Siècle kam in der Pariser Bohème eine grüne Fee in Mode, La Fée Verte. Der Begründer der deutschen Drogenforschung Louis Levin schrieb in seinem Buch Fantastica aus dem Jahr 1924: Der Absinth wird in Likörstuben von professionellen Leuten, auch von Damen am Schenktisch, Zirzen, die gleich der homerischen Zirze Menschen in Schweine verwandeln können, gemischt und ausgegeben. Absinth ist ein alkoholischer Auszug der ätherischen Öle des Wermutkrautes, Artemisia absinthium. Der darin enthaltene psychoaktive Wirkstoff, das Thujon, soll einen leicht halluzinatorischen Rauschzustand erzeugen und, so jedenfalls schwören seine Liebhaber, die Fantasie nachhaltig beflügeln. Ob allerdings bei einem Getränk mit immerhin um die 80 Volumenprozenten Ethanol bewusstseinserweiternde Effekte einen Wermutbruder tatsächlich in höhere Sphären zu tragen vermögen, Zweifel seien daran zumindest erlaubt. Notabene, 1986 entdeckte, aus gegebenem Anlass, ein französischer Journalist einen wahrhaft hintergründigen Zusammenhang. In der Tageszeitung Le Monde stand zu lesen: Und der dritte Engel blies seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Und der Name des Sterns ist Wermut. Und der dritte Teil des Wassers wurde bitter und viele Menschen starben. So steht es im Kapitel 8, Vers 10 und 11 der Offenbarung des Johannes in der biblischen Schilderung der Apokalypse. Die Wermutpflanze gehört zu den Korbblütlern der Gattung Beifuß. Und der ukrainische Name für Beifuß lautet Tschernobyl. Doch zurück zur Pariser Bohème. Vor allem Erik Satie und die Mitglieder der Groupe des Six erkoren die grüne Fee zu ihrer Muse. Die Maler des Impressionismus schätzten den Absinth ebenfalls, wie wir wissen, zumindest als effektvoll grünen Farbtupfer auf ihren Gemälden. Auch Jean Cocteau gehörte als Chefideologe und Multitalent zum Umfeld dieses Komponistenkreises. Als Dichter, Maler, Regisseur und Stichwortgeber war er eine der wichtigsten Reizfiguren der Pariser Kunstwelt. Und er war in jeder Hinsicht ein ausgeprägter Suchtcharakter. Ein Morphinist, Kokainist und Workaholic, der selbst seine Entzugsqualen noch literarisch verarbeitete. Nicht nur die politischen, auch die kulturellen Verbindungen zwischen Paris und St. Petersburg waren immer schon sehr vielfältig und eng geknüpft. Und auch was den Drogenkonsum in der Kunstwelt anbetraf, finden sich schnell augenscheinliche Parallelen. Hier wie dort äußerte sich vor allem die Crème der Literaten sehr freizügig zu unserem heiklen Thema. Von Leo Tolstoi: Was dem Norden sein Wodka, ist dem Süden sein Haschisch. Es erzeugt im Kopf allerdings eine weniger niederschlagende Wirkung. Über Iwan Turgenew: Ich weiß noch, dass ich nach Hause schritt, ohne an etwas Bestimmtes zu denken, jedoch mit seltsam schweren Herzen, als mich auf einmal ein starker, wohlbekannter, aber in Deutschland seltener Geruch überraschte. Ich blieb stehen und erblickte am Wege ein kleines Hanfbeet. Sein Steppenduft erinnerte mich jäh an die Heimat und weckte in mir eine leidenschaftliche Sehnsucht nach ihr. Bis hin zu Fjodor Dostojewski, der sich während seiner diversen Kuraufenthalte in deutschen Spielcasinos von seiner Frau so manches Päckchen turkmenisches Charas nachschicken ließ. Was nun die russischen Komponisten anbetrifft, so geben zumindest einige von ihnen entschieden deutlichere Hinweise als ihre französischen Kollegen. Dies trifft vor allem zu auf jene einflussreiche und diskussionsfreudige Clique, die sich selbst das mächtige Häuflein nannte und deren erklärter Widerpart Peter Tschaikowski gewesen ist. Mili Balakirev also, Alexander Borodin, Cesar Chiui, Nikolai Rimsky-Korsakow und Modest Mussorgsky. Haschisch war erklärtermaßen das Mittel ihrer Wahl. Nur einer unter ihnen, Modest Mussorgsky nämlich, war und blieb bekennender Wodka-Trinker. Gestorben ist er 42-jährig im Delirium tremens. Rimsky-Korsakow dagegen ließ sich seine Obsession, wie wir wissen, sogar einiges kosten. Immerhin leistete er sich eine wahre Preziose, eine kunstvoll gearbeitete und verzierte Pfeife aus der Werkstatt des weltberühmten Petersburger Hofjuweliers Fabergé. Auf einer frühen Ausgabe der Partitur seiner sinfonischen Dichtung Scheherazade, nach den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht, soll als Interpretationshilfe zum ersten Satz wortwörtlich vermerkt gewesen sein: Wie schweres Charas aus Fergana. Wie Haschisch also aus Usbekistan. Hier spricht, wie es scheint, ein Connoisseur. Mütterchen Russland ist groß und vereinigt in sich westliche mit fernöstlichen Landschaften und Kulturen. Borodin, der übrigens im Hauptberuf Professor der Chemie an der Petersburger Akademie gewesen ist, komponierte eine vielgespielte Steppenskizze aus Mittelasien. Und Balakirev trug eine hochvirtuose orientalische Suite zur Klavierliteratur des 19. Jahrhunderts bei, die Islamée. In Spuren Igor Strawinskys, der ebenfalls, wie Bär meint, Zeit seines Lebens nie etwas gegen einen guten Joint hatte, geht es nun wieder zurück nach Paris. Und über einen gemeinsamen Bekannten, den schon erwähnten Jean Cocteau, treffen wir hier seinen russischen Namensvetter, den Komponisten und Dirigenten Igor Makievich. Er selbst bezeichnete ein Werk aus dem Jahr 1932 als autobiografisches Dokument, seinen ursprünglich als Ballettmusik konzipierten Flug des Ikarus. Thank you. Die konzertante Uraufführung des Stückes in Paris war ein veritabler Skandal. Doch nicht nur deshalb hat Cocteau das Werk immer wieder mit Stravinskys Le Sacre du Printemps verglichen. Markiewicz selbst meinte: Ich lernte im Mythos des Ikarus eines der modernsten und dramatischsten Sinnbilder auszumachen, die mir bekannt sind, in verbranntem Zustand sein Ziel zu erreichen. In seiner Autobiographie Être et avoir été schildert er die Höhenflüge und jähen Abstürze während seiner langjährigen und endlich aus eigener Kraft überwundenen Opiumabhängigkeit. Und über den konkreten Einfluss, den die erlebten Rauschzustände auf sein charakteristisches musikalisches Idiom hatten, lesen wir darin: Klänge waren dadurch gekennzeichnet, dass sie nie ganz verschwanden. Wie Glocken oder Kristalle, die bis in alle Ewigkeit nachzuhallen scheinen, zogen sich Akkorde in die Länge, verflochten sich miteinander und bildeten reine und abstrakte Melodielinien. Die Drogenwirkungsforschung steht heute noch immer erst am Anfang. Das höchst komplizierte Wechselspiel von Nervenreizen, chemischen Botenstoffen und Rezeptoren und die noch viel komplexeren Verarbeitungsprozesse von Sinneseindrücken im Gehirn sind längst noch nicht hinreichend verstanden. Einige charakteristische Topoi scheinen allerdings weitgehend gesichert. Evident zum einen durch zahllose Selbstzeugnisse und auch durch naturwissenschaftliche Studien mittlerweile recht gut belegt. Psychoaktive Substanzen können demnach bestimmte Filter unseres Wahrnehmungssystems ausschalten und so eine Reizflut auslösen, welche das Gehirn zu ungewohnten Verarbeitungsstrategien provoziert, im Versuch, die kontinuierlich einströmenden Meldungen in irgendeiner halbwegs sinnvoll erscheinenden Form, vorzugsweise ästhetisch, zu strukturieren. Wie wir nicht nur von Markiewicz hören, ändert sich unter dem Einfluss vieler Drogen zudem unser Zeitgefühl. Überbordende Formen müssen in diesem Zustand plötzlich nicht mehr unproportioniert erscheinen. Und das Gleiche gilt für die rhythmische Ebene. In einigen der eingespielten Musiken begegnete uns eine repetitive, tendenziell ins Endlose weisende Rhythmik. Wie wir sie aus kultischen Trance- und psychedelischen Rockmusiken kennen. Und gerade damit scheint ein ideales Fundament gelegt für außerordentliches koloristisches Raffinement. Fast alle in dieser Sendung erwähnten Komponisten gelten in der Musikgeschichte denn auch als Virtuosen im Umgang mit Klangfarben und feinsten Nuancen. Am Rande erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass oft von synästhetischen Effekten die Rede ist, in Schilderungen halluzinatorischer Zustände, vom Farbenhören also und vom Töne-Sehen. Wobei Komponisten wie Markiewicz ihre Erkundungen von Obertonreihen oder das Experimentieren mit Vierteltonintervallen selbst als einen sehr meditativen Prozess beschreiben. Da jeder Klang eine ganze Welt mit unendlich vielen verschiedenen Harmonien ist, kann das Hören einer einzelnen Note mit dem Anblick eines Kometen verglichen werden, der entlang seiner Flugbahn den Himmel erleuchtet. das außerdem in Trippmusiken oft abgehoben und geflogen wird, von Makiewicz's Icarus bis zu Saint-Saëns Opiumtraum, das dürfte eine Binsenweisheit sein und bedarf ja eigentlich kaum einer Erwähnung. Anlass genug, sich einmal eingehender mit dem Einfluss von Psychedelika auf die Tonkunst zu beschäftigen, sah die Wissenschaft erst spät im 20. Jahrhundert. In den 60er Jahren, als neben Haschisch, Opium und Kokain weitere, ungleich potentere, bewusstseinsverändernde Drogen in der Kunst und nicht zuletzt der Musikszene auftauchten und dort schnell auch im Ästhetischen unübersehbare und unüberhörbare Spuren hinterließen. Mit einem ganzen Arsenal neu entwickelter elektronischer Effektgeräte etwa versuchten Rockmusiker, die spektakulären Sinneseindrücke von Rauschzuständen zu imitieren und so in musikalische Formen zu übersetzen. Doch nicht nur in der populären Musik waren die Auswirkungen von Drogen auf das musikalische Material schließlich unbestreitbar. John Cage etwa, der als großer Pilzkenner mit hochwirksamen mexikanischen Zauberpilzen, den Magic Mushrooms oder auch mit LSD, einem Derivat des Mutterkornpilzes, experimentierte. Oder man denke nur an Karlheinz Stockhausen und andere Pioniere der elektronischen Musik, die ihrerseits wiederum die Rockmusik-Avantgarde vom Krautrock hierzulande bis zum Acid Rock im Underground von San Francisco nachhaltig beeinflussten. Doch hiermit sind wir an einem Kapitel angelangt, welches bereits andernorts und in all seinen Facetten eingehend besprochen worden ist. Die Liebe dauert nur 12 Takte. Und dann wird's fürchterlich. Der Bey ordnet ein Gottesgericht an und bringt 3 Pokale. In einem ist, nun ja, der Titel der Oper, von dem man erst wahnsinnig wird, um dann zu sterben. All dies geht natürlich rasend schnell und Hama stirbt bereits bei der letzten Zeile ihrer Haschisch-Arie in einem walzerseligen Delirium. Das Ganze riecht zu sehr nach billiger Effekthascherei, befand tags darauf die Leipziger Zeitung. Und damit versank auch dieses Werk im Mülleimer der Kulturgeschichte. Auch eine Haschisch-Operette soll es gegeben haben. Aus der Feder eines gewissen Raffaele Delli Ponti entstanden um 1910 – ebenfalls spurlos verschwunden aus den Annalen der Musikgeschichte. Und auch dieses Œuvre dürfte, nüchtern betrachtet, vermutlich kaum einem höheren künstlerischen Anspruch Genüge getan haben. Thank you. Im Musikfeuilleton hörten Sie Conspirito e Delirio, Tonkunst und Drogenrausch von Lutz Neizert. Es sprachen Bodo Primus, Gertraud Heise und Helmut Wöstmann, Redaktion Rainer Peters. Die Schlussmusik war ein Auszug aus dem Finalsatz von Karol Szymanowskis dritter Sinfonie, dem Lied der Nacht. Simon Rattle leitete den Chorus der City of Birmingham und das Orchester. John Garrison war der Tenor. Die Mazurka Nummer 1 aus Opus 50 von Karol Szymanowski spielte Eva Poplocka. SWR 2 Klangraum. Jetzt Musik. Und wir hören in dieser Stunde Kompositionen von Bernd Alois Zimmermann. Zunächst Un petit rien für kleines Orchester. Musique légère, lunaire et ornithologique d'après les oiseaux de lune de Marcel Aimé. Peter Hirsch leitet das Collegium Novum Zürich.